Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Derselbe war schlecht und recht, gottesfürchtig und mied das Böse. Eine alte Geschichte, sie steht in der Bibel. Und zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. So fährt die Geschichte fort. Und seines Viehs waren 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen. Und er hatte sehr viel Gesinde und er war herrlicher denn alle, die gegen Morgen wohnten. Wie gesagt, eine alte Geschichte. Die Pfarrer verlesen sie von den Kanzeln am Sonntagmorgen und die Religionslehrer geben sie den Kindern zum Lernen auf. 1000 und abertausend Jahre danach und mit besonderer Vorliebe nach 1945. Sie sagen, das ist ein Gleichnis für unsere Zeit, an dem wir uns aufrichten können. Und Sie haben recht. Denn die Geschichte des Mannes aus dem Lande Uz könnte auch unsere Geschichte sein, wenigstens in Teilen. Sie könnte dir und mir passiert sein, obwohl es schon lange her ist, dass sie sich ereignete. Und hier ist eine zweite Geschichte, die so alt ist, wie wir alt sind. Und das heißt, sie spielt mitten in unserer Zeit. Unsere Zeit mit der Wendemarke 1945. Mit dem Krieg davor und dem Chaos danach. Mit dem, was heute ist. In derselben Luft, in der du und du und du atmest und gehst. Und mit derselben Zukunft vor Augen, die unser aller Zukunft ist. Es waren 7 Brüder Schlarp, Adam, Jakob, Heinrich, Peter, Franz, Karl und Johann. Deren Vater hieß Adam. Und Adam war der Sohn von Johann Adam. Johann Adam, der Sohn von Nikolaus. Nikolaus aber war der Sohn von Johann Nikolaus und wohnte in dem Dorf Bärenbach im Hunsrück. Er war ein Pfälzer von Geblüt, wie alle, die vor ihm waren und die nach ihm kamen. Er hatte Frau und 2 Kinder, und er war schlecht und recht, gottesfürchtig und mied das Böse. Ja, so beginnt die Geschichte. Was da übrigens knarrt, sind Wagenräder, die über die Landstraße rollen. Wohin? Dorthin, wo die Sonne höher steht. Höher als in der Pfalz, höher als in Bärenbach im Hunsrück. Nach Süden also? Südosten, 45. Breitengrad, etwas südlich davon. Vojvodina. Oder Syrmien, Banat, Bačka, heute Jugoslawien. Und dorthin? Wir, Josef der Andere, von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Ungarn, Böhmen, Galizien und Udomerien, tun hiermit jedermännlich kund, dass wir in unseren Königreichen Ungarn, Galizien und Udomerien viele unbesetzte Gründe besitzen, welche wir gesonnen sind mit deutschen Reichsgliedern, besonders aus dem oberrheinischen Kreise, anzusiedeln. Zu dem Ende versprechen wir bei unserer angeborenen kaiserlichen königlichen Parole allen zu uns wandernden Reichsfamilien erstens. Dorthin zog 1786 Nikolaus Schlarp. Nicht allein, denn Weib und Kind waren mit ihm. Und mit ihm waren 40.000 Pfälzer und Schwaben, denen die Ansiedlungswerber versprochen hatten, das Land zu finden, in dem Milch und Honig fließt. Zwischen Donau und Theiß. Aber zwischen Donau und Theiß gab es nicht Milch und Honig. Da gab es diesen Spruch. Die Ersten haben den Tod, die Zweiten haben die Not, die Dritten erst essen das Brot. Und die das Brot aßen, waren Adam, Jakob, Heinrich, Peter, Franz, Karl und Johann. Denn deren Vater war Adam. Und Adam war der Sohn von Johann Adam. Johann Adam aber war der Sohn von Nikolaus, welcher der Stammvater wurde der Kolonistensippe Schlarp und für Erb und Eigen einen Hausplatz erhielt in Neusivac in der Vojvodina. Bačka, heute Jugoslawien. Und wie es so geht, seine Söhne mehrten Hausplatz und Felder und hatten Nachkommen, da reichte der Boden nicht. So wanderte Adam, der Urenkel Nikolaus Schlarps, weiter nach Slawonien an die Save und ließ sich in Dobanovci nieder, wo er 3 Töchter zeugte und 7 Söhne. Die heirateten und zogen in ein Dorf, Rajevo Selo mit Namen. Es war ein armes Dorf. Die Felder waren von dürrem Wuchs und hinter den Feldern war Wildnis und Sumpf. Doch war noch nicht ein Menschenalter vergangen, da besaßen die 7 Brüder durch den Fleiß ihrer Hände den besten Bodengrund, das schönste Vieh und Gehöfte wie Burgen. 20. April 1944, Standort Ukraine. Hilin! Mein Führer, indem dass wir deinen Geburtstag feiern, liegen wir in der Scheiße. Nach allen Knopflöchern rotzen Sie. Sonderration, mein Führer. Wir müssen raus hier, Jungs. Aber wie? Da, die Scheune. Rechts vorbei, dann in den Wald. Komm los, Paul. Ich folge, dann schlaf. Schlaf! Nein. Schlarp, Johann Schlarp, Sohn des Jakob Schlarp aus Rajewoselo in Slawonien, konnte nicht folgen. Eine russische Kugel war gegen sein Seitengewehr geprallt, ihm durch den Leib gefahren und hatte am Koppelschloss seinen Körper wieder verlassen. Dies geschah gegen Mittag, nach dem dritten Sturmangriff der deutschen Division auf die Stellungen der Roten Armee. Bleib liegen, Hannes! Nicht sprechen! Haut ab! Haut ab, Jungs! Du gehst aus! Quatsch! Die Hand drauf! Press die Hand auf den Bauch! Wir ziehen dich vor an den Hohlweg! Rutsch lang runter! Bist du im Arsch, sind wir es auch! Avanti, Hand auf den Bauch, sag ich! Pass in den Kopf, ich nehme die Beine los! Los doch, Mann! Die sind besenkt! Die sind besenkt, die Hunde! Ihr seid ja besenkt! Wir drei waren froh, dass der Iwan so gut gezielt hatte. Auf mein Seitengewehr nämlich. Ich, weil das abgebremste Blei an meinen Eingeweiden vorbeifuhr, Paul und Erwin, weil sie mich tragen konnten. So entkamen wir dem Schlamassel, in dem die Kompanie unterging. Am Ende des Hohlwegs stand ein Haus. Es lag unter Beschuss. Paul und Erwin fanden ein Pferdereff, auf das banden sie mich. Dann schleppten sie mich fort, fronteinwärts, zum Hauptverbandsplatz. Es war Mittag, als es geschah, und die Sonne ging unter, als wir anlangten. Unterwegs? Kommen wir hin? Der Kompass stimmt. Noch weit? So weit wir laufen. Da ist die Straße. Frei ist sie frei. Sehe nichts, scheint frei zu sein. Dann rüber. Auf drei. Zwei, drei. Auf den Waldrand zu. Am besten durchs Feld. Grüne Saat. Macht nichts. Meine bloß. Weiß schon. Da sehen Sie. Immer wieder. Nicht deine Sache. Nicht meine Sache. Und meine auch nicht. Nicht deine Sache. Nicht unsere Sache. Nicht unsere Sache. Wessen Sache denn? Es war, als hörte man Skatspielern zu. Passe, du reizt, 24, 32. Ich schloss die Augen. Ich dachte an zu Hause. Ich dachte an das Dorf in Slawonien. Ich wusste, ich würde es nicht wiedersehen. Meinte damit nicht, dass er stürbe. So schnell sterben die Schlaps nicht. Er dachte vielmehr an verschiedene Ereignisse, die eintraten, als sich schon der Flaum an seiner Backe verlor. Er dachte an Großvater Adam, der an einem Sonntag in der Stube neben dem Torweg saß, seinen Raki trinkend, und erzählte, wie es auf ihn gekommen war von seinem Vater und seiner Mutter. Frühmorgens und abends knieten sie mit ihren Kindern vor dem Schubladenkasten nieder, denn auf diesem Kasten stand das alte Kruzifix, das sie aus der fernen Heimat mitgebracht hatten. An Sonn- und Feiertagen gab's kein Ackern und Anbauen oder sonst irgendeine Arbeit. War am Sonntag ein Hemdenknopf anzunähen, so wurde er angenäht. Aber montags schnitt die Großmutter diesen Knopf wieder ab und nähte ihn von Neuem an. Am Freitag fastete das ganze Dorf. Vor Aschermittwoch hatte die Großmutter alles Küchengeschirr ausgekocht. In der Fastenzeit sollte nichts an Fleisch und Schmalz erinnern. So streng beachteten die Alten das Fastengebot. Ihr Leben war von Arbeit und Gebet ausgefüllt. Und oft sagte die Großmutter, Kinder, ihr müsst arbeiten, als wenn ihr ewig lebtet, und beten, als wenn ihr gleich sterben solltet. Dies erzählte Großvater Adam und beschrieb, wie sie Städte bauten in diesem Glauben und die Sümpfe unter dem Meer des Weizens verschwanden. Wie sie aber keine Stimme im Rat der Staaten besaßen und wie man ihr Land 1918 dreifach zerschnitt und aufteilte an Rumänien, Südslawien, Ungarn. Und wie trotz alledem sie sich in ihren Dörfern behaupteten und in Frieden lebten mit ihren Nachbarn, sodass diese sagten: Bog je gore, rot je daleko, Er kommt hier Schwabajetu. Zu Deutsch, der Herrgott ist hoch oben, die Verwandtschaft ist weit, aber der Nachbar Schwabe ist da. Die Schlarps standen früh um vier auf und waren noch abends bei Dunkelheit auf den Feldern. Das Land an der Save war noch unbeackert. Es hatte den Vorbesitzern als Selbstweide gedient. Nun wurde es zum ersten Mal aufgerissen. Mein Vater und die Brüder meines Vaters hatten zu ihrem gekauften Besitz noch 100 Joch Staatsland hinzugepachtet. Es war Niedermoor und Eidechsen, Schlangen und Schildkröten lebten darin. Und die Männer zogen Stichgräben des Feuers wegen, das sie legten. Tagelang stand die Flamme über Raya Vosello hinter den Häusern. Und aus dem Moor flohen die Tiere oder zerplatzten. Dann setzten mein Vater und seine Brüder den Pflug an. Sie ackerten mit 14 Pferden und die Pflüge lagen hintereinander. Sie säten Mais und nach einem Jahr sahen sie, dies Land brauchte in 100 Jahren keinen Dünger. 1936 durfte ich zum ersten Mal mit zur Maisernte. Ich war 13 Jahre alt. Das war das Alter, in dem alle Schlaps begonnen hatten, Männerarbeit zu tun. Hallo, Johann, wo bist du? Hier, Vater, im Stall. Hierher, willst du hungern? Wer nicht arbeitet, hat sein Essen nicht verdient. Nimm die Pferde, spann an. An die 50, 70 Leute gingen im Mannshohen Mais, brachen die Kolben aus, warfen sie auf die Wagen. Die Kolben waren so reif, dass sie klingelten. Die Stauden blieben stehen. Nachher wurde das Vieh hineingetrieben, das trampelte den Maiswald nieder, trat ihn zu Dung. Auf den Feldern Sürmiens und Slawoniens ernteten die Donauschwaben 15-mal so viel wie die Einheimischen. Die Regierungen in Belgrad und Bukarest sahen das nicht ungern. Sie stärkten sogar die Minderheit, gewährten ihr Schulen und Zeitungen und rechneten aus, dass jeder Donauschwabe für 5 weitere Bürger seines Landes Brot schaffte, dass jeder pro Jahr für die Ernährung Europas einen Doppelzentner an Fett und Fleisch lieferte. Vater Jakob aber baute Hanf an. Schleißhanf, wie er in Baden und der Pfalz einmal angebaut gewesen. Und schickte seine Söhne, die schlossen Anbauverträge ab, fuhren das Saatgut aus, holten die Ernte heim. Und überall sah und roch man den Hanf, das stinkende Gold Slawoniens und der Batschka. Und Wohlstand legte sich über Raya Vosello, wo man vor den Schlarps keinen Mähbinder gekannt und keinen Kartoffelroder. Da schau her, Bruder, was für Teufelsmaschinen sie sich angeschafft haben. Lockt doch so ein Ding die Knollen aus der Erde. Hat einen Zaubermagnet an den Rädern. Und riechst du, ist die Pozaric, den Hanf, den sie rösten? Jelka sagt, da gibt es eine Stadt bei ihnen mit vielen Schiffen. Dahin schicken sie ihn und erhalten viele Diener dafür. Sie fahren auch nicht den Stallmist in die Save wie du. Sie streuen ihn auf die Felder. Sie machen alles zu Geld. Sie haben Staatsland gepachtet und sind auf 120 Katastraljoch. Und in Pusta waren sie, wo sie der Graf Pejacevic aufnahm, bevor sie hierher kamen? Was hatten sie da? Weniger als wir. Keine Laus auf dem Kopf. Petrus auf die Erde, sagte zum Ungarn, wünscht ihr was? Sprach der Ungar, kann Knecht sein, macht nix, aber Reithosen, Stiefel und Sporen. Sagte zum Serben, wünscht ihr was? Sprach der Serbe, Schalmei und Geige, will aufspielen, tanzen, Musik. Sagte zum Kroaten, wünscht ihr was? sprach der Kroate, gib mir eine rote Hacke. Sagte zum Deutschen, wünscht ihr was? Sprach der Deutsche, Haus und Land, Herr Petrus, viel Land. Und soll sein mit Schulden so viel, als ich hab Haar an den Beinen. Aber sie hatten keine Schulden. Sie waren geachtet, wenn dieser und jener auch voll Neid auf sie sah. Und doch hatte sich etwas geändert. Seit 1933 schon. Es wurde offenbar, als der Krieg ausbrach. Wir feierten ein Fest. Es war nach der Ernte. Mein Vater tanzte und seine Schwestern und Brüder tanzten und wir waren fröhlich. Mein Vater war Obmann. So wollte es die Sippe. Er war streng und gerecht. Es gab auch den Deutschen Kulturbund bei uns. Dem stand mein Vater als Obmann vor. Nachbar Georg Matthäus war zweiter Obmann. Sein Haus lag neben dem unseren. Die Nacht war mondhell, als er heimging vom Fest. Er ging früher als mein Vater. Da... Was hast du gehört? Da liegt einer! Matthäus, er blutet. Holt Bettzeug, Rosina. Wer schoss Matthäus? Wer? Es war die Patrouille. Einer rief Halt. Ich blieb stehen. Da schoss es. Sieh dich vor, Jakob. Sie haben sich versehen. Sie wollten nicht mich. Sie wollten dich. Stell einen Wagen her und schick nach dem Doktor. Der eine rief, er ist's nicht, es ist Matthäus. Maiko, die Schwabsko, so rief er. Matthäus lebte nur noch Stunden. Im Spital in der Stadt starb er. Wir kannten den Mörder, aber wir waren machtlos. Die Milizwache deckte ihn. Er war Maček-Anhänger. Maček war der Führer der kroatischen Bauernpartei. Wir hatten nichts gegen ihn, aber wir waren seinem Programm im Wege. Ein halbes Jahr später stießen die deutschen Truppen nach Sofia vor. Es waren die Truppen des Dritten Reiches. Das löste für die Donauschwaben Repressalien aus. Aber was hatten diese Deutschen in Ungarn, Rumänien, Jugoslawien mit Adolf Hitler zu tun? Sie hatten dem Staat, unter dessen Schutzrecht sie lebten, Stimme und Gehorsam gegeben und waren keine schlechteren Bürger als Kroaten und Serben, als Rumänen und Ungarn. Dennoch war 2 Jahre vor dem Kriege Vermögensverbot über sie verhängt worden. Sie durften kein Land mehr kaufen. Jetzt wurden alle Radioapparate beschlagnahmt. Obmann Jakob Schlapp und sein Bruder Karl in Rajevo-Selo verhaftet. Dann hieß es, die deutschen Truppen noch 100 Kilometer entfernt. Und 4 Tage später... Am 10. April 1941... Vater ist frei. Wer sagt denn? Sieh doch hin, Dorf. Sie kommen dort. Ja, sie kamen die Dorfstraße hoch. Ein deutscher Offizier trat ins Haus. Die Mutter bot ihm den Willkommenstrunk. Vater befahl, ein Schwein zu schlachten. Die Behörden waren kopflos. Man hatte Vater nicht nach Serbien abtransportiert. Es war alles zu schnell gekommen. Und da fasste man den Mörder von Georg Matthäus. Er wurde ins Spritzenhaus gesperrt. Es kam zu keiner Untersuchung mehr. Er wurde krank. Man brachte ihn ins Spital. 14 Tage später starb er. Im selben Bett, in dem Matthäus, sein Opfer, gestorben war. Die Schlarps aber stellten der deutschen Wehrmacht 24 ihrer Söhne. Unter ihnen war Johann Schlarp, Hannes. Der 3 Jahre später, auf ein Pferdereff geschnallt, mit zerfetztem Bauch, geschleppt durch Wälder und über Feldwege in der Ukraine, hunderte Kilometer von Rajevo-Selo entfernt, dies alles bedachte. Den Frieden und wie es gekommen war, dass der Unfriede einkehrte und der Hass... Was hatten Sie dazu getan? Sie, die Söhne des Jakob Schlarp, Jakob und seine Brüder und deren Söhne. Was war jetzt, in dieser Stunde, in Rajevo-Selo? Und was würde sein, wenn dieser Krieg zu Ende ging? Rajevo-Selo aber sitzt Heinrich, Jakobs Bruder, in seiner Werkstatt. Er ist Tischler. An den Wänden hängen Werkzeuge und Geräte. Die Laden sind wegen des blendenden Sonnenlichts vor die Fenster gelegt. Es riecht nach gekochtem Leim, Sägespänen und frisch geschnittenem Holz. Die Werkstatt ist geräumig. In ihrer Mitte spielen Kinder, zwei Knaben, zwei Mädchen. Sie bauen mit Holzklötzchen Häuser und Städte, und über ein Tal haben sie eine Brücke errichtet. Der ältere Knabe findet, die Brücke sei nicht richtig gebaut. Es müsse eine Brücke sein, eine Brücke wie die über das Savetal bei der Stadt. Das Mädchen, das die Brücke gebaut hat, erwidert: Wie weißt du es denn, bist du da gewesen? Pöh, macht der Knabe. Aber ich war da, ich habe sie gesehen, sagt das Mädchen. Tischler Heinrich steht auf, tritt an die Hobelbank. Er spannt eine Holzleiste ein. Jetzt greift er nach einem Bohrer, der auf dem Wandbord liegt. Dabei fällt ihm etwas entgegen. Ein runder Gegenstand aus Eisen, mit einem Hebel dran. Der Tischler hat mehrere solcher Eisendinger dort oben aufgestellt. Es sind Handgranaten. Die Zeiten sind unsicher. Tito-Partisanen streifen in den Wäldern umher. Die Deutschen haben sich zum Selbstschutz zusammengeschlossen. Man muss auf der Hut sein. Die Handgranaten sind schnell und bequem. Aber sie sind doch gefährlich. An dem Hebel sitzt eine Spannkette. Reißt man sie ab, wird eine Feder frei. Die drückt die Zündkapsel ein. Nach 4,5 Sekunden... Die Handgranate fällt zur Erde. Tischler Heinrich sieht mit einem Blick, die Kette ist gerissen. Was tun? Die Laden aufreißen? Zu spät. Die Granate liegen lassen, die Kinder in Sicherheit bringen? Zu spät. Was tun? In 4,5 Sekunden, was tun? Der Tischler greift das Eisending. 1 Sekunde. Stürzt zur Tür, der Weg ist lang. 2 Sekunden. Da ist der Flur, macht 3 Sekunden. Da wieder eine Tür, sie steht offen. 4 Sekunden. Nun noch eine halbe. Was ist eine halbe Sekunde? Der Schwung einer Hand, nicht ganz. Aber der Mann ist im Freien, schnell den Arm hoch. Da zerspringt die Granate in seiner Hand. Nimmt die Hand, zerschlägt sie zu Fetzen. Die Kinder leben. Um der Kinder willen gibt Heinrich die Hand hin, wechselt Siechtum ein gegen Gesundheit, bis der Tod ihn scheidet aus der Reihe der Brüder. Um der Kinder willen. Und um der Kinder willen? Am 16. Oktober 1944 spannten Jakob und die Seinen die Pferde an. Es hieß, nehmt nur das Nötigste mit. In 8 Tagen seid ihr wieder zurück. So hieß es in Ostpreußen und im Memeland. So hieß es an der Weichsel und in Katowice. So hieß es in Posen und Neubenschen. Und so hieß es in Rajewo-Selo. Aber so sehr sich der Verstand daran klammerte, dies zu glauben, so wenig glaubte es das Herz. So wenig glaubte es das Herz der Menschen in Ostpreußen und im Memeland, an der Weichsel und in Katowice, in Posen und in Neubenschen. So wenig glaubte es das Herz in Rajewo-Selo. Und die Sippe Schlarp zog aus mit Kindern und Kindeskindern und verließ ihre Höfe. Als die Pferde sich ins Geschirr stemmten, begannen die Glocken zu läuten. Die Kroaten wussten, wer es tat. Tagebuch. 18. Oktober. Grenzpassage Osijek. Die Räder drehen den gleichen Weg zurück, den die Vorfahren nahmen, als sie aus der Pfalz durch Ungarn in die Batschka zogen. In den Orten, durch die wir kommen, schließen sich Flüchtlinge an. 22. Oktober. Zählung. Wir sind 1167 Menschen, 629 Pferde, 315 Wagen. Übernachten im Freien. Es ist kalt geworden. 2. November. Ungarn ist durchquert. Vor uns fährt der Planwagen von Johann dem Älteren. Mit Betttüchern verhängt eine Kornmulde, in der liegen die Kleinen. Richtig schweben zwischen Himmel und Erde und ein Zelt über sie gespannt. Christel, Hilde, Maria, Rosi, Johann, Eduard, Erwin. 3. November. 6 Kilometer hinter Schopron über die Grenze. Bei Ebenfurt wird der Treck in 2 Teile geschieden, um die Unterbringung zu erleichtern. 6. November. St. Pölten. Gutes Haus. 10. November. Treck wird aufgelöst. Kleinere Gruppen fahren weiter. Die Schlarps bleiben zusammen. Wir sind 70 Leute. Und dann? Die Ortschaft ist klein. 14 Häuser. Neugierig kommen die Einwohner heran. Misstrauische Bauernblicke. Nach 3 Stunden Bedenkzeit wird Quartier zugeteilt. Für 10 Personen ein kleiner Raum. Alle Pferde von der Wehrmacht requiriert. Schließlich? In Holzleiten bei Josef Kienbauer und Josef Repan untergebracht. Erhalten Lebensmittel gegen Arbeit. Alle Schlarps werden Knechte. 5 Monate später, in einer Mainacht, klopft es gegen die Fensterladen bei Josef Kienbauer. Es wird oft in diesen Nächten an Haustüren und Fenster geklopft. Aufmachen! Du aufmachen! Wir dich abholen! Du heißt! Aber diesmal ist es eine Hand, die pocht. Kein Gewehrkolben. Wer ist da? Ich bin's. Ich! Johann! Johann? Johann! Ja! Mutter! Sie weinte. Noch bevor ich da war, hatte sie geweint. Um mich geweint. Vater rasierte sich gerade. Er tat das immer abends. Ich kam aus Bad Ischl. Dorthin hatten sie mich von der Ostfront geschickt. In Bad Ischl wär's ruhiger, meinten sie. Ich konnte bald wieder laufen. Ich hatte Glück gehabt am 20. April. Der nächste 20. April kam. Und 8 Tage später durchs Radio, Hitler ist tot. Der letzte Zug nach Neumarkt fuhr. Ich sprang hinauf. Die Amerikaner waren schon in Passau. In Neumarkt lebte eine Base von uns. Sie wusste, wo der Dreck lag. Holzleiten war nahe, so kam ich an. Ich sah Rayo Osello nicht wieder und wurde Knecht, wie alle. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Derselbe war schlecht und recht, gottesfürchtig und mied das Böse. Eine alte Geschichte, sie steht in der Bibel. Und zeugte 7 Söhne und 3 Töchter. So fährt die Geschichte fort. Und seines Viehs waren 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Joch Rinder und 500 Eselinnen. Und er hatte sehr viel Gesinde und er war herrlicher denn alle, die gegen morgen wohnten. Ich sagte es schon, eine alte Geschichte. Die Pfarrer verlesen sie von den Kanzeln am Sonntagmorgen und die Religionslehrer geben sie den Kindern zum Lernen auf. 1000 und abertausend Jahre danach und mit besonderer Vorliebe nach 1945. Sie sagen, das ist ein Gleichnis für unsere Zeit, an dem wir uns aufrichten können. Und Sie haben recht, denn die Geschichte des Mannes aus dem Lande Uz könnte auch unsere Geschichte sein. Sie könnte dir und mir passiert sein. Und die zweite Geschichte, die so alt ist, wie wir alt sind? Auch die könnte dir und mir passiert sein. Aber sie ist nicht zu Ende. Könnte sie auch deine Geschichte sein, in dem, wie sie fortfährt? Wir wollen sehen. Da ist ein Ödland. Wo? Bei Würzburg, in dem Dorfe Rottheim. Gemeinderatssitzung. Das Ödland steht zur Debatte. Punkt 5 der Tagesordnung. Antrag der Brüder Schlarp. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Also, Sie wollen das Ödland am Anger. Das Land ist Gemeindebesitz. Es ist 18 Tagwerk groß. Und noch nie ist was drauf gewachsen. Der Boden ist steinig. Es ist Baugrund. Wer baut drauf? Du, Franz? Na, ich nicht. Aber vielleicht kommt einer und will's haben. Ja, die Schlarps wollen's haben. Und warum nicht? Die werden genauso wenig fertig damit wie wir. Das ist kein Dienst, den wir ihnen erweisen. Na. Wir tun Ihnen keinen Gefallen, Bürgermeister. Ja, es ist doch nicht, ob was wächst oder ob was nicht wächst. Die Leute sind hierher gekommen und wir haben sie aufgenommen. Ja, sie haben sich nützlich gemacht, wo sie nur konnten. Wer hat die Straßengräben aufgeräumt? Das hat Ihnen niemand befohlen. Na, und wer hat die Wege ausgebessert? Dass sie bei uns Spanndienste tun soll, dazu hat sie niemand angehalten. Ja, das ist es ja. Sie lungern nicht herum. Ja, wo gibt's denn das? Sie haben Höfe gehabt, größer als die unseren. Auf der faulen Haut haben Sie nie gelegen. Man kann sie nicht durchschauen. Wollen Sie sich hier ansiedeln? Auf 18 Tagwerk. Wer kann denn da siedeln? Einer, zwei, aber nicht 70. Und was wollen Sie denn ernten? Steine? Na, das lasst Ihre Sorge sein. Wer ist gegen die Zusprechung? Keiner. Gut, Sie sollen es haben. In der Batschka oder dort, von wo sie herkämen, soll es einen Spruch geben, dass die Ersten den Tod haben, die Zweiten die Not, die Dritten erst das Brot. Sie sind wieder die Ersten. Hat Hoffnung, wenn er schon abgehauen ist, dass er sich wieder erneue, und seine Schößlinge hören nie auf. Ob seine Wurzel in der Erde veraltet und sein Stamm in dem Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und wächst daher, als wäre er erst gepflanzt. Du hast nicht Ruhe gegeben, Jakob. Du hast die Felder betrachtet. Die Sonne ging auf über sie und ging unter. Es waren nicht deine Felder. Du hast mit den Deinen die Treber gesammelt auf den Äckern der anderen. Du bist nicht verhungert. In den Nächten aber hast du die Wände gefragt, was soll ich tun? Doch die Wände waren nicht deine Wände und sie haben nicht geantwortet. Da hast du dich aufgemacht und die fremde Obrigkeit hat dich empfangen. Oh, auswandern wollen Sie und eine Permit? Australien? Kanada? Mr. Schlapp, Sie sind ein, wie sagt man, ein Optimist. Well, let's see. Und kommen von wo? Österreich-Ungarischen Kronländer? Well, well. Und sind Pfälze? Pfalz. Pfalz, that sounds fine. Ihre Vorfahren kommen von dort? Was ist das? Ah, Auswanderungsbrief. Wir, Karl Theodor von Gottes Gnaden, Pfalzgraf bei Rhein, Herzogin. That's an interesting document. Kurfürst zu Jülich Kleve fügen hiermit zu wissen, nachdem bei uns Nikolaus Schlarp und Sie heißen auch Schlarp. 1791, long time ago. You see, American tradition is good, you understand? Und Sie sind Deutsche. Warum wollen Sie nicht nach Deutschland? Dafür kann ich Ihnen geben, meine Permit. So kam der Tag, da du mit allen nach Deutschland zogst. In das Dorf bei Würzburg. Ein Dorf wie viele. Und 18 Tagwerk Ödland für dich und die Deinen. Kein Pflug, keine Pferde. Du streutest Dung, grubst mit dem Spaten und öffnetest die Säcke mit dem Saatgut aus Reihe Vosello und sätest aus. Die Ernte im ersten Jahr war besser, als du glaubtest. Die Ernte im zweiten Jahr aber... Ja, Herr, sie war die beste weit und breit. Aber lass mich ausgehen und Land suchen. Denn die Ernte, die du schicktest, sättigt einen. Unser aber sind viele. Land, neues Land. Gibt es Land in Deutschland? In Westdeutschland? Aus dem Osten sind 12,5 Millionen Menschen hierher geflüchtet. In Böden, in Kellern, in Scheunen, in Lauben sind sie untergekrochen. Jede Ackerkrume wird von ihnen bestellt. Und Jakob Schlarp will Land suchen? Neues Land für seine Sippe? Das sind 71 Menschen. Er zieht seine Feiertagssachen an und versammelt seine Brüder. Sie haben Reisegeld für ihn gesammelt. Es gibt Land, ich weiß es. Vielleicht im Norden. Wir sind keine Nordmenschen. Trotzdem müssen wir es versuchen. Ihr wisst, ich war als Jungbauer da bei Hamburg. Ein schweres Land, schönes Land. Vielleicht gibt's was in der Marsch. Und dann im Emsland, da sind Moore. Einer, der es nicht nötig hat, lässt die Hand davon. Dann fahr ruhig los, Jakob. Hier stiehlt uns niemand was. Und grüß die Herren von uns. So fährt Jakob aus Land suchen. Fängt hier eine Nachricht auf, dort einen Hinweis, wandert von ländlichen Stationen über Feldwege, kundschaftet Brachland aus, umkreist moorige Gegenden. Wartet in Amtszimmern, ehrerbietig den Hut zwischen den Händen, sitzt vor den Schreibtischen von Land- und Regierungsräten, Offizieren der Militärregierung, Ministern, lernt unterscheiden, was sein Mund sagt und die Stirn darüber denkt. Bringt unzählige Male dieselbe Rede vor, die beginnt: Ich bin Jakob Schlarp, wir sind 70 Leute, kommen aus Reihe Vosello, das liegt in Slawonien an der Save, sitzen jetzt bei Würzburg, in Rottheim, dem Dorf. Und sie haben mich ausgeschickt, zu erscheinen vor dieser Stelle und zu fragen... Und verlässt Amtszimmer und Schreibtische, um weiterzusuchen. Und unverrichteter Dinge zurückzukehren nach Rottheim, dem Dorf, und zu berichten... Liebe Heide, ist nichts zu machen. Sie fangen dort an, nach Öl zu bohren. Holstein, da sitzt einer über dem anderen. Nicht eine Kartoffel bleibt auf den Feldern liegen. Emsland. Da sitzen schon Schlesier und warten und andere aus dem Südosten. Ein paar Hektar Moor werden zu haben. Das reicht für einen, für zwei von uns. Also auch nichts. Im südlichen Emsland, da bohren sie ebenfalls nach Öl. Da verkaufen die Bauern und das Land schluckt die Industrie. Westfalen. Da liegt alles unterm Pflug. Hessen. Bei Frankfurt auf der Wilburger Höhe siedeln schon andere. Da war ein Schießplatz, der reicht für Kleinsiedler. Wir wollen mehr. Wir wollen ja Land. Sagt den Frauen und Kindern, ich suche weiter. 50 Mal Aufbruch und ergebnislose Heimkehr liegen hinter Jakob. Als ihm jemand sagt, dem er von seinen Wanderungen erzählt. Und in Bayern? Bin ich auch schon gewesen. Auch in Voralpen? Da, sehen Sie, Felder. Ein Hof beim anderen. Das ist im Süden nicht anders. Und Flüchtlinge in allen Dörfern. Natürlich. Aber wissen Sie, dass es dort auch eine Pfälzer Siedlung gibt? Großkarolinenfeld. Sumpf. Da sind so um 1800 ein halbes Tausend Kolonisten hingezogen. Ich kenne da welche. Sind sicher nicht faul gewesen. Das Moor da ist zu groß. Kolbermoor. Na, schreiben Sie es doch mal auf. Kolbermoor. Kolbermoor. Wieder sammeln die Brüder Reisegeld. Aber woher nehmen? Sie haben jeden Groschen angelegt, haben Saatgut vermehrt, sich Hühner angeschafft, ein paar Ferkel großgezogen, auch zwei, drei Kälber sind da. So ein Kalb bringt viele R-Mark. Für R-Mark kann man sich nichts kaufen, außer Eisenbahnbillets. Deutschland hungert, aber Deutschland reist. Nach allen vier Himmelsrichtungen sind Menschen unterwegs. Menschen, die sich durch Bewegung Hoffnung machen. Menschen ohne Ziel, ohne Zukunft. Menschen, die nicht mehr nach dem Sinn fragen. Worin liegt noch ein Sinn? Menschen unterwegs. Unter ihnen Jakob und sein Sohn Johann. München, Hauptbahnhof, alles aussteigen. Komm, Johann. Komm. Kemmel, Lucky Strike, Kaffee, Tee, Schokolade. Was wollen die, Johann? Unser Geld. Wenn die wüssten, was wir in der Tasche haben, Pater. Wenigstens unser Rückfahrbillett. Mehr als zurückschicken kann man uns nicht. Das ist wahr, Johann. Aber wir kommen wieder. Das weißt du jetzt schon? Da ist so etwas, das sagt es mir. Herr Schaffner, in die Max-Josef-Straße. Stengs auf! Da ist doch das Ministerium. Und sonst viel wird der Herr. In wegs wollen's denn? Wo die Moorwirtschaft regiert. Jo, mein, nie gehört, Moorwirtschaft. Gibt's denn das auch bei uns in München? No, da werden's schon hinkommen. Wir fahren ab. Ein bisschen wollen's durch die Welt gehen. Tut mir leid, Herr Schlarp, dass Sie enttäuschen muss. Die Enttäuschung, Herr Ministerialrat, liegt bei Ihnen. Wir sind Bauern. Aber wir können auch sagen, Fachleute für Kultivierung. Wenn es da eine Stelle gibt, die groß genug ist, will ich sie mir ansehen. Deswegen bin ich mit meinem Sohn hierher gekommen. Sie werden umkehren, wie die anderen. Noch jeder ist umgekehrt. Was wollen Sie allein, Sie 70 Menschen? Die Regierung ist arm, wir können Ihnen nicht helfen. Außerdem ein aussichtsloses Unternehmen. Zur Kultivierung gehört Kapital. Kapital? Herr Ministerrat, wenn Sie nach dem Kapital fragen, das ist da. Das haben wir mitgebracht. Wie? Unsere Erfahrung, unsere Kenntnisse. Unsere Höfe, unser Land sind in Slawonien geblieben. Aber wir nicht. Glauben Sie, es ruht Segen auf dem Land allein? Wenn wir das verloren haben und das Vieh und die Ernten, das ist nicht alles. Ach, schön. Sehen Sie sich das Moor an. Ich warne Sie, aufrichtig. Ich warne Sie. Ich tue aber ein Übriges. Ich gebe Ihnen einen Brief mit an die Moorwirtschaftsstelle in Karolinenfeld. Dies geschieht im späten Herbst des Jahres 1949. Das Land ist vom Schnee bedeckt. Die Alpenkette liegt im Nebel. Die Luft ist diesig. Ein paar Krähen schaukeln über der weißen Wildnis, die vor Jakob, dem Vater, und Johann, dem Sohn, liegt. Der Inspektor der Moorwirtschaft hat sie hierher geführt. An den Rand des Hochmoores. Das sind die Bangerfilze, meine Herren. Nicht viel zu sehen. Die Karolinerfelder haben auf der besseren Seite angefangen. Stammbecken des spätglazialen Rosenheimer Sees, na, sagt nicht viel. Da ist Dorfmoos gewachsen, kennen Sie ja, seit 1000 Jahren. Und seit 100 steht still und stirbt, das ist eine Chance. An der kann man sich aber die Zähne ausbeißen. Ja, wo wollt's denn hin? Ein paar Schritte bloß. Gib den Spaten, Johann. Hast du das Tuch? Hier, Vater. Ja, komm mit. Es geht leicht. Die Erde ist noch nicht gefroren. Ist Moor. Moor. Nur noch etwas tiefer. Was machen Sie denn da? Genügt. Mach den Sack auf. So. Eine Probe, Herr Doktor, von der tiefsten Sohle. Eine Probe? Ich bin nur der Obmann. Ich befinde nicht allein. Wir sind 6 Brüder. Die haben mich hergeschickt. Wir nehmen die Erde mit. Wir werden sie untersuchen. Wir schreiben dann, Herr Doktor. Wollen Sie im Ernst ins Moor gehen? Hier? In die Pangerfilze? Ich befinde darüber nicht. Ich berichte nur. Dann werden wir beschließen, ja oder nein. Und Platz ist genug hier. Wir danken Ihnen, Herr Doktor. Am nächsten Abend traten die Brüder Schlaab in Rottheim zum Brüderrat zusammen. Sie untersuchten die mitgebrachte Erde. Sie entdeckten Spuren von Lehm darin, gelbe Streifen. Wenn die hier sind, sind sie im ganzen Moor. Ein gutes Zeichen. Und die Oberfläche? Blenken, Schlenken, Schlingrasen, Moorlachen, Birken und Kusseln. Alles wilder Baumwuchs. Zuerst muss gerodet werden. Die Erde ist gut. Sie sagen alle, das Moor ist schlecht. Die Erde ist gut. Was sagst du, Jakob? Die Erde ist gut. Es wird lange dauern. Sie ist lehmig. Sie wird etwas hergeben. Die Erde ist gut. Setz das Protokoll auf. Protokoll. Wir, Adam, Jakob, Johann, Peter, Karl und Franz Schlarp, beschließen heute im Familien... Ein Baum hat Hoffnung, wenn er schon abgehauen ist, dass er sich wieder erneue. Und seine Schösslinge hören nie auf. Ob seine Wurzel in der Erde veraltet und sein Stamm in dem Staub erstirbt, so grünt er doch wieder vom Geruch des Wassers und wächst daher, als wäre er erst gepflanzt. Tausend Jahre kommen und 1000 Jahre dazu. Dann schlägt vielleicht jemand ein Buch auf. Symbolisch gesprochen. Dieser jemand, geben wir ihm einen Namen, nennen wir ihn John Miller. Dieser jemand sitzt in 1000 und einigen Jahren vor dem Arbeitstisch seiner Mikrobibliothek. 100x100 Bände vereinigt auf 1,5x2 Meter Raum und starrt auf seinen Bildschirm, der mit einem automatischen Index gekoppelt ist. Schlägt ein Buch auf und liest. Dieses waren die Kinder Jakobs. Johann, Jakob der Jüngere, Heinrich, Martin, Franz, Magda, Eva und Anna. Und Jakob bestimmte sie, außer Heinrich, der im Osten vermisst war, als Erste auszuziehen und mit ihm und seinen Brüdern ins Moor zu gehen. Als der Schnee geschmolzen war, machten sie sich auf den Weg. Von den Rottheimer Bauern hatten sie Spaten und Äxte erstanden, die nahmen sie mit. Folgt eine Beschreibung der Pangerfilze. 145 Hektar Moor südlich der Staatsstraße Bad Aibling-Rosenheim. Historisches. Erster Kultivierungsversuch 1802 durch rheinische Emigranten auf Beschluss einer kurfürstlichen Durchlaucht. Nachfolgend Abtrieb des Waldes und anschließende Abtorfung zur Beheizung der Eisenbahn Rosenheim-München. Folgt ein Bild. Barackentransport. Sternchen hinter? Baracke. Fußnote. Zu dieser Zeit allgemein gebräuchlicher, aus Holz zusammengefügter, ebenerdiger, transportabler Notbau zur Aufnahme und zur Durchschleusung von Menschen. Man sieht, wo diese Baracken standen. Auf einem Fliegerhorst in der Nähe. Anscheinend durften die Schlaab sie mit Bewilligung der Regierung abbrechen und an das Moor heranbringen. Und da steht auch... Zuerst schütteten sie einen Weg an, um in das Moor zu gelangen, schlugen eine Lichtung in den Wald und bauten, da sie einigen festen Untergrund fanden, hier die Baracken auf. Nicht anders sah dieses Lager aus wie eine Wagenburg. Füllten die Wände mit Lehm und zogen Ziegelmauern durch die Mitte. So schufen sie Wohnungen für ihre Familien und legten dazu einen Hof an, den sie durch Ställe abschlossen. Dies dauerte 90 Tage, und Jakob maß das Land ab, und sie gingen daran, es von Gestrüpp und Bäumen zu befreien. Nach einigen Tagen weitete sich der Blick, und sie begannen, den Acker umzugraben. Sie standen auf, noch ehe es hell war, und sanken ins Stroh kurz vor Mitternacht. Die Sonne brannte. Dieser Sommer war heiß. Da kommt ein Mann. Wer ist es? Der Barbier drüben von Kolbermoor. Er hat prophezeit, er würde uns bald abrücken sehen mit unseren Pappkartons. Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Hey, seid ihr noch da? Heute ist Sonntag. Hab eine Neuigkeit für euch. Habt ihr Geld? Es ist nur noch ein Zehntel wert. Wir haben keins. Ab heute hat einer so viel wie der andere. 40 Mark. Tauscht euer altes Geld um und fahrt nach Hause. Sonst müsst ihr laufen. Hier verdient ihr doch nichts. Noch keiner ist hier geblieben. Ihr seid die Ersten. Dem Ersten der Tod, dem Zweiten die Not, dem Dritten das Brot. Sie kauften vom Kopfgeld, das sie erhielten, Werkzeuge und Geräte. Und die in dem Dorf bei Würzburg gebliebenen sammelten ihr Geld ein und schickten es ins Moor. Dafür kauften Jakob und seine Schar Fleisch und Brot, denn die Arbeit zwang sie, bei Kräften zu bleiben. Tagebuch. 15. Oktober 1948. Vater Jakob hat eine Eingabe gemacht. Die Herren aus München möchten sich ansehen, ob unsere Arbeit richtig ist und ob sie fortgesetzt werden kann. 5. November. Großer Tag. Besuch der staatlichen Kommission. Ingenieure waren mit, die das Land vermaßen. Die gesamte Fläche soll über den Oberharter Graben in die Mangfall entwässert werden. Vater Jakob legte dar, dass wir zuerst einige wenige Anbauflächen schaffen müssen, damit wir uns aus eigenem ernähren können. Dann geht's an die Drainierung. Der Staat will uns Löhne zahlen, von denen er einen Teil einbehält. 15. November. Heute wurde die Pflugschar angesetzt. Wir haben 2 Pferde gekauft. Furche reiht sich an Furche. Wir sprachen ein Dankgebet. 24. Dezember. Die Winteraussaat liegt in der Erde. Wir haben Tannenbäume in die Baracken geholt. In den Öfen bullert der Torf. Die Gedanken gehen nach Rajevo-Selo und nach Rottheim. Aus Rajevo-Selo vom Nachbarn Cucic ein Brief. Gleich als ihr fort wart, hat die Plünderung angefangen. Gemeindehaus und Försterei haben die Partisanen gesprengt. Alle deutschen Häuser wurden besetzt. Das Haus Jakobs ist jetzt kommunistisches Jugendheim. Eure Felder sind aufgeteilt, nicht zum Segen, denn das meiste liegt verkommen und brach. Hier sind viele, die euch Heer wünschen. Die Not ist groß. So verging Weihnachten und das Jahr begann. Und Jakob stellte eine Ordnung auf. Die wurde vom Rat der Brüder gutgeheißen. Niemand arbeitet für sich. Wir sind ein Gemeinwesen. Die Kultivierung ist das Wichtigste. Alles andere hat dahinter zurückzutreten. Alle Arbeitsfähigen, auch die Frauen, arbeiten daran mit. Jeder Hektar neuen Landes wird verteilt. Hierzu wird jährlich der Familienrat einberufen. Wer durch Krankheit ausscheidet, fällt nicht zurück. Sein Anteil wird gleichmäßig von allen übernommen. Indem jeder für seine Familie sorgt, darf er nicht die Rechte des anderen schmälern. Jeder Mensch hat seine Meinung. Er bringe sie vor. Der Rat soll sie erwägen. Auch in der Frage der Anschaffungen soll der Rat gehört werden. Jede Anschaffung ist des Einzelnen Eigentum, auch wenn sie dem Ganzen dient. Für Streitigkeiten haben wir weder Sinn noch Zeit. Entsteht ein Streit, wird er am gleichen Tag geschlichtet. Von alters her aber galt der Satz: Heirate weit fremd. Darunter verstand die Schlapsippe: Junger Mann, die du zur Frau willst, stammt nie aus dem eigenen Dorf. Junges Mädchen, dein Mann hat jeden Namen außer dem einen, Schlarp. Diese Gesetze standen auf keinem Papier. Es wurde auch kaum darüber gesprochen. Dafür wurden sie befolgt. Hier an dieser Stelle wird John Miller... Sie erinnern sich, das ist der Mann, der 1000, 2000 Jahre nach uns diese Seite einer alten Chronik vom Leuchtschirm seiner Mikrobibliothek abliest. Wird John Miller innehalten, sich zurücklehnen und sagen... Interessant, diese Leute. Stellen eine Ordnung auf. Sozusagen im Nichts. Und auf Knopf B-Rot 103 drücken, vergleichende Geschichtstabellen, und auf dem Schirm erscheint... Deutschland ist ein unterworfenes, erobertes und besetztes Land, das keine unabhängige Existenz hat. Nahrungszuteilungen unter Minimalration von 1150 Kalorien täglich. In britischer Zone Kontrolle der Passanten durch amtliche englische Ernährungssachverständige mit Wiegetrupps. Gegensatz zwischen USA und UdSSR bricht auf, noch bevor Deutschland und Österreich Friedensvertrag erhalten. Beide Staaten geraten in ungefestigtem Zustand in den Prozess des Entstehens zweier neuer Machtsysteme hinein. Blockade Berlins. Säuberungsaktionen in Ost. Säuberungsaktionen in West. 2. Februar 1952. In den Wüsten der südlichen Nevada Explosion der ersten Wasserstoffbombe. Gut, also in dieser Zeit... Und Henry Miller drückt den Knopf P-Grün 28 und auf dem Schirm erscheint ein Satz aus dem Untergang des Abendlandes, das Oswald Spengler. Mitten im Lande liegen die alten Weltstädte, leere Gehäuse einer erloschenen Seele, in die sich geschichtslose Menschheit langsam einnistet. Man lebt von der Hand in den Mund, mit einem kleinen sparsamen Glück und duldet. Massen werden zertreten in den Kämpfen der Eroberer um Macht und Beute dieser Welt, aber die Überlebenden füllen mit primitiver Fruchtbarkeit die Lücken und dulden weiter. Und John Miller lächelt, bevor er die Untergangsprognose in die Tiefe seiner Bibliothek entlässt und sich wieder unserem Bericht zuwendet, dessen letztes Kapitel den Bildschirm einnimmt. Und es verging abermals ein Jahr. Da brachen die zurückgeblieben waren in Rottheim bei Würzburg auf, die Kranken und Gebrechlichen, die Kinder und Greise, und nahmen mit, was sie erspart hatten, und zogen ins Moor. Da sahen sie, was keiner von ihnen zu hoffen gewagt hatte. Land, das Frucht trug, ausgesät aus den Säcken von Rajevo-Selo. Mais, schwer und gelb, Roggen, Hafer, Gerste, Bohnen, Kartoffeln, so viel, dass man schon davon verkaufen konnte. Sie hörten das Grunzen der Schweine in den Kuben hinter den Ställen, und die Großmütter nahmen die Melkeimer und setzten sich an die Euter der Kühe. Denn der Milchwagen der Molkerei rumpelte schon über die Straße ins Moor. Täglich entdeckte der Chauffeur etwas Neues hinter den Baracken des Waldlagers. Vor einem Jahr waren die Schlaps nur mit ihren Spaten ins Moor gezogen. Jetzt fraß sich ein Bagger in den Moorgrund ein. Vorfluter entstanden, Schienen waren verlegt, Loren rollten, ein Trecker tuckerte. Und während drüben, diesseits der Oderneiße, aber jenseits des Eisernen Vorhanges, vom Leiter eines landwirtschaftlichen Kollektivs in der Nähe von Jüterbock an die Zentralstelle gemeldet wurde, bewährter Hennecker-Aktivist Kubasch übertraf mit Einsparung von 115 Arbeitsstunden Plan soll für Rübenernte um 17,5%, wischte Jakob Schlarp sich eine Träne aus dem Auge, denn er brachte seinen jüngsten Sohn Martin zum Zug. Und dieser Zug fuhr nach Bremen. Und von dort fuhr ein Schiff nach Kanada. Martin, der Jüngste, wanderte aus und ging in die Nickelgruben von Toronto, um Dollars zu verdienen, die er in die Pangerfilze schickte. Denn dort war nicht einer, der dir und mir einen 20-Mark-Schein hätte wechseln können. Eva, die Schwester Martins, konnte nun ihre Ausbildung als Dolmetscherin bezahlen. Für alle ist das Moor zu klein, Eva. Du taugst zum Studieren. Hier soll deine Heimat sein. Aber dein Brot, das verdienst du besser und leichter draußen. Russisch, Französisch, Englisch, Serbisch. Deine Zunge zerbricht nicht, deine Zunge ist flink. Ach, wer weiß, ob er wiederkommt, unser Martin. Der Hof, den ich baue, ist sein Hof, wenn er will. Und dein Hof, wenn du willst. Und Magdas Hof, wenn sie will. Weiß ich, ob's Martin nicht besser gefällt, drüben. Bin euer Vater. Nicht euer Herr. Und Jakob ging den Damm neben dem Graben entlang, der mitten durch das Moor gezogen war, und er wies auf eine Stelle zur Linken und sagte, hier wird unser Hof sein, dahinter der meines Sohnes Johann und seiner Kinder. Und er wies zur Rechten und sagte, und dort wird der Hof meines Bruders Franz sein und seiner Kinder Peter und Adolf. Und dahinter Jakob des Jüngeren Hof. Und er wies nach Osten und sagte, hinter diesem aber wird meines Sohnes Heinrich Hof sein. Und da er noch nicht zurückgekehrt ist aus dem Krieg, wird Kathi seine Frau ihn verwalten. Und sollte er nicht mehr zurückkehren und tot sein, nur dass wir es noch nicht wissen, soll ihn Alfred, ihrer beider Sohn, mein Enkel, übernehmen, der noch zur Schule geht. Und er wies in die gleiche Richtung und sagte, daneben aber steht meines Bruders Johann Hof und seine 5 Buben, und 5 Mädchen sollen groß werden auf ihm. Und er wies weiter nach Osten, in Verlängerung der Linie von Heinrichs und Johannes älteren Hof, und sagte, und dort, wo jetzt noch Wildnis ist, soll meines Bruders Karl Hof sein, für seine Söhne Walter und Andres. Und sein Arm blieb noch immer in die gleiche Richtung gestreckt, und er sagte, und dahinter soll meines Bruders Adam Hof sein, dessen Tochter hier schon geheiratet hat, und Sie und Ihr Mann sollen darauf wohnen. Meines Bruders Peter Haus aber wird schon gebaut. Es wird eine Kleinstelle sein. Peter war Holzhändler und wird nicht mehr Vollbauer werden. Er wird Handel treiben, wie auch Oswald, der Sohn Franzens, der als Metzger an der Waldstraße sein Haus haben wird. So werden wir alle in diesem Geviert wohnen, und in jedem Jahr, das kommt, wird einem jeden Hof sein Land zugeschlagen werden, bis das 13 Hektar voll sind. Und so wie Jakob sagte, geschah es. 1953. 8 weiße Bauernhöfe schimmern mit ihren roten Ziegeldächern aus der Moorlandschaft der Pangerfilze. Sie sind noch Eigentum des Staates und wie ein Lehen den Schlaps übergeben. Aber in 15 Jahren werden sie der Schlapsippe gehören, samt und sonders. Daran zweifelt kein Ministerialdirigent, keine Siedlungsgesellschaft, die ihre Hand bei der Verteilung von Subventionen und Darlehen an die Schlaps im Spiel hatte. Kein Regierungsrat, kein Inspektor, keine Moorkultivierungsbehörde, kein Wasserwirtschaftsamt. Denn bis zur Stunde drainierten die Schlaps weit über 100 Hektar Moor. Gruben Entwässerungsgräben 70 Kilometer lang, bauten Wege, legten Tonrohre, ein unterirdisches Geflecht von riesigem Ausmaß. Und sie bauten daran Tag um Tag, von Sonne zu Sonne. Das heißt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. 1, 2, 3, 4 Jahre lang. Und sie hielten sich an das Rezept, jedem Hektar zu geben, was er braucht. Nämlich 12 Zentner Kalisalz, 13 Zentner Rohphosphate, 40 Zentner Kalk, 6 Zentner Kalkammonsalpeter. Und haben Maschinen zum Dreschen, zum Säen, zum Walzen, zur weiteren Kultivierung und Traktoren und Pflüge. Und besitzen über 10 Pferde, 40 Kühe und Fersen, Kälber und über 100 Schweine. Und ernteten an Roggen, den sie anbauten, 80 bis 100 Zentner pro Hektar. Und Mohn, Bohnen, Melonen. Und ihr Mais stand im letzten Jahr auf dem Moorboden wie auf den Feldern an der Save. Ein leuchtendes grün-gelbes Meer klingelnder Stauden. Und werden nicht ruhen, bis 144 Hektar Land umbrochen sind, die mit den Höfen den neuen Ort bilden, den der Geometer als unfruchtbare Öde, genannt die Pangerfilze, vermaß und den er nun einträgt in die Karte der Welt, in der wir leben, als Schlarphofen. Ein Dorf wie 1000 Dörfer auf unserer Erde, mit Sommer und Winter, Frühling und Herbst, mit Säen und Ernten, mit Tod und Geburt.